In meiner Heimat standen Ebereschen, sagte Brigalat leise und wehmütig. Ebereschen, die Wurzeln geschlagen hatten, als ich ein Endling war, vor vielen, vielen Jahren, als noch Ruhe war in der Welt. Die Ältesten hatten die Ents gepflanzt, um den Entfrauen eine Freude zu machen. Aber die Frauen sahen die Bäume nur an und lächelten und sagten, sie wüssten, wo weißere Blüten und reichere Ernten zu finden seien. Doch kenne ich keine Bäume dieser Art vom Volk der Rose, die ich schöner fände. Und diese Bäume wuchsen und wuchsen, bis jeder einen Schatten wie eine grüne Halle um sich breitete. Und wenn sich ihre Zweige im Herbst bogen unter der Last der roten Beeren, war es ein Wunder an Schönheit. Schwärme von Vögeln ließen sich darauf nieder. Ich liebe Vögel, auch wenn sie etwas geschwätzig sind. Und die Eberesche hat für alle mehr als genug. Aber dann wurden die Vögel unfreundlich und habgierig. Sie hackten und zerrten an den Bäumen herum, warfen die Beeren herab, ohne sie zu fressen. Und schließlich kamen Orks mit Äxten und fällten meine Bäume. Ich kam und rief sie bei ihren langen Namen, aber kein Rauschen antwortete mir. Sie lagen tot am Boden. »O Orofarne, lasemista, canimirie!« »Wie herrlich war dein grünes Haar, o Eberesche Holde! Wie glänzte weiß am schlanken Reis die volle Blütendolde! Wie zart belaubt dein stolzes Haupt unter der goldenen Krone! Wie sangest du zur Abendruh dein Lied in kühlem Tone! Nun bist du stumm, man hebt dich um, und tot liegst du danieder. Die Kron ist fort, dein Haar verdorrt, und niemals singst du wieder. Und bei diesem leisen Gesang schliefen die Hobbits ein, während Bregalat noch in vielen Zungen den Tod der Bäume, die er geliebt hatte, beklagte. Leistete er ihnen Gesellschaft, und sie gingen nicht weit fort von seinem Haus. Die meiste Zeit saßen sie still im Schutz des Hanges, denn der Wind war kälter geworden, die Wolken dichter und grauer, und es gab wenig Sonnenschein. Noch immer schallten die Stimmen der Ents von ihrem Ting herüber, steigend und fallend, bald laut und dröhnend, bald leis und traurig, bald schneller und bald langsam und feierlich wie ein Grabgesang. Die zweite Nacht brach an, und unter den dahineilenden Wolken und den kurz aufleuchtenden Sternen hielten die Ents noch immer Rat. Der dritte Tag kam, verhangen und windig. Bei Sonnenaufgang erhoben sich die Stimmen der Ents zu einem lauten Getöse, dann erstarben sie. Im Lauf des Vormittags legte sich der Wind, und die Luft wurde drückend schwer vor Erwartung. Die Hobbits konnten sehen, dass Bregalat nun angespannt lauschte, obwohl für sie selbst die Stimmen von dem Ting in der Talmulde um das Endhaus nur schwach zu hören waren. Es wurde Nachmittag, und die Sonne, auf ihrer Bahn nach Westen zum Gebirge hin, schickte lange gelbe Strahlen durch die Risse und Löcher in den Wolken herunter. Plötzlich merkten sie, dass es ringsum still geworden war. Der ganze Wald schien zu lauschen. Ja, die Ents waren verstummt. Was hatte es zu bedeuten? Bregalat stand kerzengerade und rührte sich nicht, den Blick nach Norden zum Tarntobel gerichtet. Dann, wie mit einem Donnerschlag, brach ein lauter, dröhnender Schrei los. »Rahom! Ra!« Die Bäume erschauerten und bogen sich, als wäre eine Böe in sie gefahren. Wieder wurde es einen Augenblick still, und dann setzte eine Marschmusik ein, feierlich wie auf Trommeln geschlagen, und über den rollenden Takten und den dröhnenden Bässen stieg ein Gesang von helleren, kraftvollen Stimmen auf. »Mit Trommelschlag voran, voran, Tarunda, Runda, Runda, Rom!« Die Ents kamen, und immer lauter wurde ihr Marschgesang. »Ihr Hörner, Trommeln nur voran, Taruna, Runa, Runa, Rom!« Bregalat hob die Hobbits auf und ging fort von seinem Haus. Es dauerte nicht lange, und sie sahen die Marschkolonne der Ents, wie sie ihnen mit langen Schritten den Hang herab entgegenkamen. Baumbart ging an der Spitze, und etwa 50 folgten ihm, immer zu zweit nebeneinander, im Gleichschritt und mit den Händen auf den Hüften den Takt schlagend. Als sie näher kamen, sah man ihre Augen blitzen und lodern. »Hum, hum, da kommen wir mit Musik, da kommen wir endlich«, rief Baumbart, als er Bregalat mit den Hobbits sah. »Kommt, schließt euch an, wir gehen los, wir gehen nach Isengard.« »Nach Isengard«, riefen die Ents vielstimmig, »nach Isengard.« »Nach Isengard, am Tor gescharrt, und sei's so hart wie Stein, den Felsenwall mit Hörnerschall und Trommelschlag reißt ein. Erwacht, erwacht, zur Schlacht, für Baummord kein Verzeihen. Wer Stamm und Ast im Herd verprasst, kann unser Freund nicht sein. Voran, voran mit Fluch und Bann, schlagt alles kurz und klein.« So sangen sie und marschierten nach Süden. Augen reihte Bregalat sich neben Baumbart ein. Der alte Ent nahm die Hobbits nun wieder auf die Schultern, und so ritten sie mit hoch erhobenem Kopf und klopfendem Herzen stolz vor der singenden Kolonne her. Obwohl sie darauf gefasst gewesen waren, dass schließlich etwas passieren würde, erstaunte sie doch das Ausmaß der Veränderung, die mit den Ents vorgegangen war. Als wäre eine lange aufgestaute Flut plötzlich durch die Dämme gebrochen. »Nun haben sich die Ents zu guter Letzt ziemlich schnell entschlossen, nicht wahr?« sagte Pippi nach einiger Zeit, als der Gesang für einen Moment aussetzte und nur noch der Taktschlag der Hände und der Marschtritt zu hören waren. »Schnell«, sagte Baumbart, »hm, ja, allerdings, schneller als ich erwartet hatte. Seit ewigen Zeiten habe ich sie nicht mehr so aufgerüttelt gesehen. Wir Ents lassen uns nicht so leicht aufrütteln. Niemals, wenn wir nicht unsere Bäume und unser Leben in großer Gefahr sehen. Dazu ist es in diesem Wald seit den Kriegen zwischen Sauron und den Seemenschen nicht mehr gekommen. Es sind die Streiche der Orks, das mutwillige Abhacken, rum, ohne dass sie sich wenigstens damit herausreden, sie bräuchten Brennholz, was uns so empört. Und außerdem die Verräterei eines Nachbarn, der uns hätte helfen müssen. Ein Zauberer müsste doch wissen, was er tut. Und er weiß es auch. Kein Fluch in elbischer oder entischer Zunge oder in den Sprachen der Menschen ist stark genug für einen solchen Verrat. Nieder mit Saruman!« »Wollt ihr wirklich die Tore von Isengard brechen?« fragte Merry. »Oh, doch, das könnten wir schon. Dir ist vielleicht nicht klar, wie stark wir sind. Hast du mal von Trollen gehört? Die sind ziemlich stark. Aber die Trolle sind nur Fälschungen, die der Feind während der großen Dunkelheit gemacht hat, den Ents nachgeäfft, wie die Orks den Elben. Wir sind stärker als Trolle. Wir sind aus dem Gebein der Erde geschaffen. Wir können Steine sprengen, wie die Baumwurzeln, nur schneller, viel schneller, wenn unser Sinn aufgerüttelt ist, wenn wir nicht zerhackt durch Feuer oder Hexenkniffe vernichtet werden, könnten wir Isengard mitsamt seinen Mauern kurz und klein schlagen.« »Aber Saruman wird versuchen, euch daran zu hindern, nicht?« »Hm, ach ja. Schon richtig, das habe ich nicht vergessen. Ich habe es mir sogar lange überlegt. Aber wisst ihr, viele von den Ents sind jünger als ich, um viele Baumalter jünger. Jetzt sind sie alle in heller Empörung und denken nur an eines, Isengard niederzubrechen. Aber es wird nicht lange dauern, dann kommen sie wieder zur Besinnung. und wenn wir unseren Abendtrunk einnehmen, werden sie sich etwas abkühlen. Was für einen Durst wir haben werden. Aber jetzt sollen sie nur marschieren und singen. Wir haben einen weiten Weg, und zum Nachdenken wird noch reichlich Zeit sein. Es ist schon gut, dass wir erst mal losgegangen sind. Eine Weile sang Baumbart wieder mit den anderen, während sie marschierten. Aber nach einiger Zeit sank seine Stimme zu einem Gemurmel herab und verstummte dann ganz. Pippin sah, wie die alte Stirn sich in Runzeln und Falten legte. Schließlich blickte er auf, und Pippin schien es, dass er traurig dreinschaute. Traurig, aber nicht unzufrieden. Ein Licht stand in seinen Augen, als würde die grüne Flamme in ihnen nun tiefer in den dunklen Brunnenschacht seiner Gedanken hinableuchten. »Natürlich ist es nicht unwahrscheinlich, Freunde«, sagte er bedächtig, »nicht unwahrscheinlich, dass wir in unser Verhängnis hineinlaufen, der letzte Marsch der Ents. Doch wenn wir daheim blieben und nichts täten, träfe uns das Verhängnis dennoch, früher oder später. Dieser Gedanke ist uns langsam im Herzen herangereift, und darum marschieren wir jetzt. Es war kein hastiger Entschluss. Wenigstens wird der letzte Marsch der Ents nun ein Lied wert sein.« »Ja«, seufzte er, »vielleicht können wir für die anderen Völker etwas tun, ehe wir verschwinden. Trotzdem, gern hätte ich noch erlebt, dass die Lieder über die Entfrauen wahr werden. Wie gern hätte ich Fimbrithil wiedergesehen. Aber so ist es nun mal, Freunde. Lieder tragen wie Bäume Frucht nur zu ihrer Zeit und auf ihre Weise. Und manchmal verdorren sie vorher.« Die Ents schritten mächtig aus. Zuerst waren sie in eine lange Bodenfalte hinabgestiegen, die nach Süden abfiel. Nun begannen sie den Aufstieg zu dem hohen Bergkamm im Westen. Der Wald blieb unter ihnen zurück, und sie kamen an verstreuten Gruppen von Birken vorüber, dann auf kahle Hänge, wo nur noch ein paar hagere Kiefern standen. Hinter dem dunklen Bergrücken vor ihnen ging die Sonne unter. Die graue Dämmerung brach herein. Pippin schaute hinter sich. Die Zahl der Ents war gewachsen? Oder was war da los? Auf den düsteren, kahlen Hängen, die sie eben durchquert hatten, glaubte er auf einmal Wäldchen zu sehen. Aber die Wäldchen bewegten sich. Konnte es sein, dass Fangorns Bäume erwacht waren, dass der Wald aufstand und über die Berge in den Krieg marschierte? Er rieb sich die Augen, im Zweifel, ob nicht Schläfrigkeit und das Halbdunkel ihn genarrt hätten. Aber die großen grauen Flächen zogen beharrlich weiter. Ein Rauschen wie von Wind in vielen Zweigen war zu hören. Die Ents näherten sich nun dem Bergkamm, und alle Gesänge hatten aufgehört. Die Nacht senkte sich herab, und es wurde sehr still. Die einzigen Geräusche waren das leise Beben des Bodens unter den Tritten der Ents und ein Rascheln, das wie Geflüster von vielen dahingewehten Blättern klang. Endlich standen sie auf dem Bergkamm und blickten in einen dunklen Abgrund hinunter, die tiefe Kluft am Ende des Gebirges. »Nan Kurunir, Sarumans Tal. Nacht liegt über Isengard«, sagte Baumbart. Der weiße Reiter. »Ich bin durchgefroren bis auf die Knochen«, sagte Gimli, schlug sich die Arme um den Leib und stampfte mit den Füßen auf. Endlich war es Tag. Im Morgengrauen hatten die Gefährten recht und schlecht gefrühstückt. Nun, wo das Licht zunahm, machten sie sich bereit, den Boden noch einmal nach Spuren der Hobbits abzusuchen. »Und vergesst den alten Mann nicht«, sagte Gimli. Mir wäre wohler, wenn ich den Abdruck eines Stiefels sehen könnte.« »Warum würde dir davon wohler?« sagte Legolas. »Weil ein alter Mann mit Füßen die Spuren hinterlassen vielleicht nur wäre, was er zu sein schien,« antwortete der Zwerg. »Vielleicht«, sagte der Elb, »doch hier vermöchte selbst ein schwerer Stiefel keine Spur zu hinterlassen. Das Gras ist hoch und federnd.« »Das kann einen Waldläufer nicht beirren«, sagte Gimli. »Ein umgeknickter Grashalm genügt, und Aragorn weiß Bescheid. Aber ich erwarte nicht, dass er Spuren findet. Es war Sarumans Trugbild, das wir heute Nacht gesehen haben, dessen bin ich mir sicher, selbst noch am hellen Morgen. Vielleicht behält er uns auch jetzt aus dem Fangornwald heraus im Auge.« »Gut möglich«, sagte Aragorn, »aber so sicher bin ich mir nicht. Ich denke an die Pferde. Heute Nacht, sagtest du, Gimli, sie seien weggescheucht worden. Aber so kam es mir nicht vor. Hast du sie gehört, Legolas? Klang es so, wie wenn die Tiere in Angst wären?« »Nein«, sagte Legolas, »deutlich habe ich sie gehört. Wäre es nicht dunkel und wären wir selbst nicht so erschrocken gewesen, so hätte ich vermutet, dass sie von plötzlicher Freude bewegt waren. So klingen der Pferde Stimmen, wenn sie einem lange vermissten Freund begegnen.« »So kam es mir auch vor«, sagte Aragorn. »Doch dieses Rätsel kann ich nicht lösen, es sei denn, sie kommen zurück. Nun los, es wird rasch hell. Erst sehen, dann raten. Wir sollten hier bei unserem Lagerplatz anfangen und den Hang hinauf bis zum Wald alles genau absuchen. Wir wollen vor allem die Hobbits finden, wer auch immer unser nächtlicher Besucher gewesen sein mag. Wenn sie durch einen glücklichen Zufall entkommen sind, müssen sie sich im Wald versteckt haben, oder sie wären gesehen worden. Wenn wir von hier bis zum Waldrand nichts finden, suchen wir zuletzt noch auf dem Schlachtfeld und in der Asche. Aber da ist wenig zu hoffen. Die Reiter von Rohan haben allzu gute Arbeit geleistet.« Und tasteten die Gefährten auf dem Boden herum. Über sie gebeugt stand der Baum. Sein trockenes Laub hing nun schlaff herab und raschelte traurig im kühlen Ostwind. Langsam entfernte Aragorn sich vom Lager. Er kam zur Asche des Wachtfeuers in der Nähe des Flussufers und begann von dort aus, den Boden zu dem Hügel hin zu untersuchen, wo der Kampf ausgetragen worden war. Plötzlich bückte er sich, bis er fast schon die Nase ins Gras steckte. Dann rief er die anderen. Sie kamen herbeigerannt. »Hier, endlich finden wir einen Hinweis«, sagte Aragorn. Er hob ein zerrissenes Blatt auf und zeigte es ihnen, ein großes, helles, goldfarbenes Blatt, das nun verdorrte und braun wurde. »Ein Malornblatt aus Lorien. Es sind noch ein paar Krümel dran und weitere Krümel im Gras. Und schaut, da ganz in der Nähe, Stücke von zerschnittenen Strecken.« »Und da ist das Messer, mit dem sie zerschnitten wurden«, sagte Gimli. Er bückte sich und zog aus einem Grasbüschel, in das ein schwerer Fuß sie hineingestampft hatte, eine kurze, gezackte Messerklinge. Das abgebrochene Heft lag daneben. »Eine Orkwaffe«, sagte er, sie mit spitzen Fingern anfassend und mit einem angewiderten Blick auf den geschnitzten Griff, der einen abscheulichen Kopf mit Schielaugen und hohnlachendem Mund darstellte. »Nun, von allen Rätseln, auf die wir bisher gestoßen, ist dies das Seltsamste«, rief Legolas. »Ein Gefangener in Fesseln entkommt sowohl den Orks als auch den sie umzingelnden Reitern. Dann, noch im offenen Gelände, macht er Halt und zerschneidet seine Fesseln mit einem Orkmesser. Doch wie und warum? Denn wie konnte er laufen, wenn seine Beine gefesselt waren? Oder wenn seine Arme gefesselt waren, wie konnte er das Messer gebrauchen? Oder wenn er Arme und Beine frei hatte, warum zerschnitt er dann die Stricke? Und sehr zufrieden mit seinem Erfolg setzt er sich dann hin und lässt sich in aller Ruhe ein Stück Wegbrot munden? Beweis genug, auch ohne das Malornblatt, dass er nur ein Hobbit gewesen sein kann. Danach hat er vermutlich seine Arme in Flügel verwandelt und ist wie ein Vogel singend in den Wald geflogen. Leicht dürfte es sein, ihn zu finden, hätten wir unsererseits Flügel.« »Sicher war da Hexerei im Spiel«, sagte Gimli. »Was hat wohl dieser alte Mann hier gemacht? Was sagst du zu Legolas Deutung, Aragorn? Weißt du eine bessere?« »Vielleicht doch«, sagte Aragorn lächelnd. »Da sind noch ein paar andere Spuren in der Nähe, die ihr nicht beachtet habt. Richtig, der Gefangene muss ein Hobbit gewesen sein und entweder die Beine oder die Hände frei gehabt haben, bevor er hierher kam. Ich vermute die Hände, denn so wird das Rätsel leichter lösbar. Und außerdem, wenn ich die Spuren richtig lese, wurde er an dieser Stelle von einem Ork getragen. Dort, ein paar Schritte weiter, ist Blut geflossen, Orkblut. Rings um diese Stelle sind tiefe Hufabdrücke und Spuren von etwas Schwerem, das weggeschleift wurde. Der Ork wurde von den Reitern erschlagen und später wurde seine Leiche zum Feuer geschleppt. Aber den Hobbit hat man nicht gesehen. Er war nicht im offenen Gelände, denn es war Nacht und er trug noch seinen Elbenmantel. Er war erschöpft und hungrig, und es ist nicht weiter verwunderlich, dass er, nachdem er sich mit dem Messer des gefallenen Feindes losgeschnitten hatte, erstmal ausruhte und etwas aß, ehe er sich davonschlich. Immerhin tröstlich zu wissen, dass er Lembas in der Tasche hatte, obwohl er doch ohne alles Gepäck losgerannt ist. Und das sieht nun allerdings einem Hobbit ähnlich. Ich sage einem. Hoffe und vermute aber, dass es Merry und Pippin zusammen waren. Dies kann ich allerdings nach dem, was ich sehe, nicht mit Sicherheit sagen. »Und wie, glaubst du, soll einer von unseren Freunden eine Hand frei bekommen haben?« fragte Gimli. »Ich weiß nicht, wie es zugegangen ist«, sagte Aragorn. »Ich weiß auch nicht, warum ein Ork sie davongetragen haben sollte. Sicher nicht, um ihnen zur Flucht zu verhelfen. Nein, ich glaube, ich fange an, etwas zu verstehen, das mir von Anfang an ein Rätsel war. Warum haben sich die Orks, nachdem Boromir gefallen war, damit begnügt, Merry und Pippin gefangen zu nehmen? Sie haben sich um uns andere nicht gekümmert und auch unser Lager nicht angegriffen. Stattdessen sind sie in aller Eile nach Isengard abmarschiert. Haben sie womöglich gedacht, sie hätten den Ringträger und seinen treuen Begleiter gefangen? Das glaube ich nicht. Den Orks gibt man keine so klaren Befehle. Das hätten ihre Oberen nicht gewagt, auch wenn sie selbst so viel gewusst hätten. Über den Ring würden sie mit Orks nicht offen reden, denn das sind keine vertrauenswürdigen Diener. Ich glaube aber, die Orks hatten den Befehl, Hobbits gefangen zu nehmen, und zwar lebendig, um jeden Preis. Bevor der Kampf begann, wurde ein Versuch gemacht, sich mit diesen wertvollen Gefangenen wegzuschleichen. Verrat vielleicht, nicht unwahrscheinlich bei diesem Gesindel. Irgendein starker und mutiger Ork könnte versucht haben, die Beute zum eigenen Vorteil in Sicherheit zu bringen. Ja, so reime ich mir's zusammen. Aber es kann auch anders gewesen sein. Auf eines können wir jedenfalls zählen. Wenigstens einer von unseren Freunden ist entkommen. Nun ist es an uns, ihn zu finden und ihm zu helfen, bevor wir nach Rohan zurückkehren. Wenn die Not ihn in diesen finsteren Wald getrieben hat, darf Fangorn auch uns nicht schrecken. »Ich weiß nicht, was mich mehr schreckt. Fangorn oder der Gedanke an den Fußmarsch durch ganz Rohan«, sagte Gimli. »Dann auf in den Wald«, sagte Aragorn. Und Aragorn fand neue Spuren. An einer Stelle nah am Ufer der Entwasser waren Fußabdrücke, Hobbitspuren, aber zu schwach, als dass er viel daraus hätte entnehmen können. Dann entdeckte er weitere Abdrücke bei einem dicken Baumstamm, genau am Rand des Waldes. Aber der Boden war nackt und trocken und verriet nicht viel. Mindestens ein Hobbit hat eine Weile hier gestanden und zurückgeschaut. Dann hat er sich umgedreht und ist in den Wald gegangen, sagte Aragorn. »Dann müssen wir wohl auch hinein«, sagte Gimli. »Aber Fangorn sieht nicht sehr einladend aus. Und wir wurden vor ihm gewarnt. Ich wünschte, unsere Jagd hätte anderswohin geführt.« »Was immer man von ihm erzählen mag, ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Wald bösartig ist«, sagte Legolas. Er stand unter den vordersten Bäumen, vorgebeugt, als horchte er, und spähte mit großen Augen in die Schatten hinein. »Nein, bös ist er nicht. Oder wenn etwas daran böse ist, dann weit von hier. Nur ein sehr schwaches Echo von dunklen Stellen höre ich, wo die Bäume ein schwarzes Herz haben. Keine Tücke ist hier in der Nähe, wohl aber Wut und Wachsamkeit. »Na, auf mich kann er keine Wut haben«, sagte Gimli. »Ich habe ihm nichts getan.« »Nur gut so«, sagte Legolas. »Dennoch, ihm ist etwas angetan worden. Da drinnen geschieht etwas. Oder es bahnt sich an. Spürt ihr nicht die Spannung in der Luft? Mir nimmt es den Atem.« »Stickig ist die Luft«, sagte der Zwerg. »Dieser Wald ist lichter als der Düsterwald, aber er riecht morsch und modrig.« »Er ist alt.« »Uralt«, sagte der Elb, »so alt, dass ich mich fast wieder jung fühle, so jung wie noch nie, seit ich mit Jugendlichen wie euch unterwegs bin. Alt ist er und voller Erinnerungen. Glücklich wäre ich gewesen, in Tagen des Friedens hierher zu kommen.« »Du vielleicht«, sagte Gimli naserümpfend, »du bist eben ein Waldelb. Und ein bisschen sonderbar seid ihr Elben ja alle. Immerhin, du beruhigst mich. Wo du hingehst, da gehe ich mit.« »Aber halte bitte deinen Bogen bereit, und ich mache am Gürtel die Axt locker. Nicht wegen der Bäume«, fügte er hastig hinzu und blickte zu dem Baum auf, unter dem sie standen. »Ich möchte nur nicht unversehens diesem alten Mann begegnen, ohne ein durchschlagendes Argument zur Hand zu haben. Weiter nichts. Gehen wir.« Die drei Jäger in den Fangornwald hinein. Legolas und Gimli überließen die Spurensuche Aragorn. Viel konnte er nicht sehen. Der Waldboden war trocken und mit einer Laubschicht bedeckt. In der Annahme, dass die Flüchtlinge sich nahe am Wasser gehalten hätten, kehrte er oft zum Flussufer zurück. So kam er an die Stelle, wo Merry und Pippin getrunken und ihre Füße gebadet hatten. Deutlich lagen da die Fußabdrücke zweier Hobbits vor aller Augen, der eine etwas kleiner als der andere. »Frohe Kunde«, sagte Aragorn. »Doch sind die Spuren zwei Tage alt, und anscheinend haben die Hobbits sich hier vom Ufer weggewendet.« »Was sollen wir dann tun?« sagte Gimli. »Wir können ihnen doch nicht durch diesen ganzen feindseligen Wald folgen. Wir haben nicht genug Vorräte. Wenn wir sie nicht bald finden, können wir nichts mehr für sie tun, sondern uns nur noch zu ihnen setzen und zum Beweis unserer treuen Freundschaft mit ihnen verhungern.« »Wenn das alles sein sollte, was wir tun können, müssen wir es tun«, sagte Aragorn. »Gehen wir weiter.« Schließlich kamen sie an die Stelle, wo Baumbarts Felsen jäh abfiel. Sie blickten an der Wand mit den treppenähnlichen Stufen hinauf, die zu der Felsplatte führten. Sonnenstrahlen brachen durch die dahineilenden Wolken, und der Wald sah nun weniger grau und finster aus. »Steigen wir da hinauf und sehen wir uns um«, sagte Legolas. »Mir stockt noch immer der Atem. Gerne würde ich dort eine Weile frischere Luft schöpfen.« Sie stiegen hinauf. Aragorn kam als letzter. Er ging langsam und suchte alle Stufen und Felsvorsprünge mit den Augen ab. »Ich bin fast sicher, dass die Hobbits hier hinaufgestiegen sind«, sagte er. »Aber da sind noch andere Abdrücke. Sehr eigenartige, aus denen ich nicht klug werde. Ich bin gespannt, ob wir von diesem Sims herab etwas sehen können, das uns einen Hinweis auf die Richtung gibt, in der sie weitergegangen sind.« Er trat hinauf und schaute sich um, sah aber nichts, das irgendeinen Aufschluss gab. Die Felsplatte lag nach Süden und Osten hin, aber nur nach Osten war der Blick frei. Dort sah er die Wipfel der Bäume Reihe um Reihe zu der Ebene hinabfallen, von der die Gefährten gekommen waren. »Einen großen Umweg haben wir gemacht«, sagte Legolas. »Bequemer wären wir hierher gelangt, hätten wir den großen Strom am zweiten oder dritten Tag verlassen und uns nach Westen aufgemacht. Wenige sehen voraus, wohin ihr Weg sie führen wird, bevor sie ans Ende kommen.« »Aber zum Fangornwald wollten wir gar nicht«, sagte Gimli. »Und doch sind wir hier und glatt ins Netz gegangen«, sagte Legolas. »Schaut.« »Schaut was?« sagte Gimli. »Da, zwischen den Bäumen.« »Wo?« »Ich habe keine Elbenaugen.« »Psst, sprich leise.« »Sieh«, sagte Legolas und zeigte hin, »unten im Wald, ein Stück weit auf dem Weg, den wir eben gekommen sind.« »Das ist er. Kannst du ihn nicht sehen, wie er von Baum zu Baum geht?« »Ja, jetzt sehe ich«, flüsterte Gimli. »Schau, Aragorn! Hab ich's euch nicht gesagt? Da ist dieser alte Mann, ganz in schmutzig-grauen Lumpen. Darum konnte ich ihn zuerst nicht sehen.« Aragorn blickte hin und sah, nicht weit von ihnen, eine gebeugte Gestalt, die langsam näher kam. Dem Aussehen nach ein alter Bettler, der auf einen derben Stock gestützt müde dahinschritt. Er hielt den Kopf gesenkt und blickte nicht in ihre Richtung. Anderswo hätten sie ihn mit freundlichen Worten begrüßt. Aber hier nun sahen sie ihm stumm entgegen, jeder im Gefühl einer seltsamen Erwartung. Etwas näherte sich ihnen, von dem eine geheime Macht ausging. Oder eine Drohung. Gimli sah eine Weile mit weit aufgerissenen Augen zu, wie die Gestalt sich Schritt für Schritt näherte. Plötzlich konnte er nicht mehr an sich halten. »Deinen Bogen, Legolas!« stieß er hervor. »Spann ihn! Mach ihn bereit! Das ist Saruman! Lass ihn nicht erst zu Wort kommen oder einen Bann auf uns legen! Schieße zuerst!« Legolas nahm den Bogen und spannte ihn, doch langsam, als ob ein anderer Wille ihm entgegenwirkte. Er hielt einen Pfeil lose in der Hand, legte ihn aber nicht auf die Sehne. Aragorn mit angespannter Miene stand stumm daneben. »Worauf wartest du? Was ist los mit dir?« sagte Gimli in zischendem Flüsterton. »Legolas hat recht«, sagte Aragorn ruhig. »Wir können nicht einfach aus dem Hinterhalt einen alten Mann erschießen, was immer wir für einen Verdacht haben. Wartet ab und passt auf.« Beschleunigte der Alte seine Schritte, und überraschend schnell